wenn ich über das Leben nachdenk, erkenne ich darin nicht viel Sinn. Doch es besteht noch Hoffnung, immer dann, wenn ich besoffen bin. Saufen, saufen, Besoffenheit ist mein einziger Trost. Besoffenheit, darauf einen Toast. Saufen hält man auf, das geht schon klar. Besoffen rastet man nicht gleich aus. Besoffen sind mir Probleme egal. Ich nehme halt alles nur noch halb so schwer. Also wär die Welt in Ordnung, wenn ich nur jeden Tag besoffen wär. Saufen, saufen, Besoffenheit ist mein einziger Trost. Besoffenheit, darauf einen Toast. Saufen hält man auf, das geht schon klar. Besoffen war nicht gleich mein einziger Trost. Besoffenheit, darauf einen Toast. Besoffen hält man aus. Besoffen rastet man nicht gleich aus. Okay, das reicht. Los, raus mit dir, du versoffenes Schwein.